domino, di più le sorprese, di cui capcentate lo. Ma perché da chi si sa chi non pleide, ai nicchi di che sveife lo. A mai nel tempo di legante invece, tra fin su, tra fin falset, mai c'è da her, diciamo hoi, che lesen. Du gehst auf Scheid und Füßen Eis im Netz, der Herr sprach ja, das stimmt, das stimmt, und schlug der sie zu tanzen ihm. Du erlaubst wohl, dass ich mach, wie mein Vater mit dir sprach. Bitte, bitte, bitte! Kind, du kannst tanzen, wie meine Frau, schließ dich so schließlich wie meine Frau. Ach, sie kann drehen wie meine Frau, lässt sich so ziehen wie meine Frau. Mach so und lach so wie meine Frau, wiegst du dein Köpfchen, duftet dein Köpfchen, so, so. Wie meine Frau. Erlaubst du, dass ich dir die Fortsetzung dieser Geschichte erzähle? Bitte, wenn sie dir bekannt sein sollte. Als sie vom Tanzen dann ein bisschen ruhten, in einem Kaffee-Herrin, dann hatten sie die Leute viele Kuchen, vergessen von der Prostratin. Der Koch an dieser exquisite Zeichen, und schaffen sie, ach, die Matthäre, die das süße Falte reichen, die Zitterlöre, ja, das fast verrückt. Doch sie sprach nein, noch nicht, oh nein, da klingt ein weiter Tanzerei. Du erlaubst euch, was ich mach, wie beim Tanz er mich hier sprach. Mit Wonne, mit Wonne! Thank you.